Das finnische Nationale Soziologie-Studentenkomitee gab das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-un, Lasst uns mit revolutionärer ideologischer Offensive dem endgültigen Sieg näher rücken, als Broschüre heraus. Eine Veranstaltung zur Herausgabe des Werkes fand am 14. Dezember in Helsinki statt.